Anlässlich des 75. Geburtstages des Feldherrn Kim Jong-il gab das staatliche Amt für Briefmarkenemission eine Art kleiner Briefmarkenbogen und eine Art einzelne Briefmarke heraus.